Ja. So, meine kleinen Freunde, hört mal genau zu, Obacht. Ah, hier. Der Boss ist BMW-Fahrer, doch in seinem Fuhrpark ist seit neuestem ein Reus drin wie im BVB-Kader. Ich fahr damit in den Osten, geh mit einer Leipzigerin aus und drücke nach dem Sex auf ihrem Leipzigerin aus. JBG erscheint die zwei Ballern mit Pumpguns auf MCs. Du machst Hammerkürz mit Hanteln, ich mach Hammerkürz mit Jeeps. Deine Schlampe schwört, sie liebt dich, doch ist angetönt von G's. Ich schick deine ganze weibliche Verwandtschaft auf den Kies. Geh dann samstags mit den Cuties bummeln, statte die Girlies aus und du siehst sie mit Gucci fummeln wie Groupie und in dem Dirty South. Bitch, es hört nicht auf, du weißt, ich hab deine Mama gefickt und leg dir beim wieder rausgehen für dich macht da das Trost ein Autogramm auf den Tisch. Der Typ, der ist mit deiner Bitch auf dem SLK Rücksitz treibt. Du bist der Typ, der klimpert der Münzen in seine Sparbüchse schmeißt. Der Kid, ich schlag dich zu Brei und singe dir dann noch ein Schlaflied zu der Melodie, Bitch, die der Wind durch deine Zahnlücken pfeift. Ey. Ich zieh die Kurve ein und bin drauf nach wenigen Sekunden live der Bitch und ich hab ihren G-Punkt gefunden. K zum O, Akku Flow, Kid, ich seh aus wie ein Mafia-Boss und penetrier dein Maul mit dem Lauf der Kalaschnikow. Ich zieh die Kurve ein und bin drauf nach wenigen Sekunden live der Bitch und ich hab ihren G-Punkt gefunden. Überall Heuchler und Nutten, ey, du siehst mich auf Deutsch Rapper spucken, während sie meine Rolls-Royce-Felgen putzen. Yeah, ich komm in den Club, schau mich nach Beute um wie Seemöwen, schleppe dann deine Freundin ab und du freust dich wie ein Schneekönig. Etwas später schreibt sie dir dann ne WhatsApp-Message mit dem Inhalt, ich muss schon sagen, dass der Cock vom Boss echt fett ist. Ich bin im Buchsrausch, was für Tontauben schießen, ich schieß auf Ming-Vasen. Sitz in dem Lambo, du Penner, stehst da mit runtergeklappter Kinnlade, Arme dünn wie ein Bindfaden. Ich drücke mit Desinteresse den Knopf und verpasse dir Pers, ich öffne der Flügeltöne in Kinnhaken. Komm in dem eleganten Look, schick deine Stars jede Nacht in den Hof und kaufe mir davor der Code ne Segeljacht plus Schmuck. Kalte Mercedes nachts vom Club, falte den lila den Geldschein, tu den Papierflieger, werf dir den Bitch an den Kopf und du hast dein Schädelbasisbuch. Du chillst auf Kuhweiden wie Hufeisen mit Mistgabe im Dreck. Ich chill in Las Vegas und brauch kein Pokerface, da mich mein Chipstapel verdeckt. Der JBG Teil 2 erscheint, wir ficken kiloweise Mütter und ihr sagt nichts, denn ihr seid von unserem Bizeps eingeschüchtert. Ich zieh die Kurve ein und bin drauf nach wenigen Sekunden live der Bitch und ich hab ihren